Statistik der Juden. Davis Treach berechnet in der Neuen Zeit, Chicago vom 23.09.1922, die Gesamtzahl der Juden für 1922 auf 17 Millionen. Für die Länder mit einem größeren jüdischen Bevölkerungsanteil ergeben sich folgende Zahlen: England 300.000, Vereinigte Staaten 4 Millionen, Sowjetrussland, Polen, Ukraine 8.450.000, die noch nicht veröffentlichte Volkszählung von 1922 für Polen soll 5 Millionen ergeben, Rumänien 1 Million, Deutschland 600.000, die Zahl der jüdischen Rück- und Einwanderer schätzt Treach auf nur 100.000, Ungarn 500.000, Palästina 100.000. Die Geburtenziffer für Alljuda ist 3,5 von 100, die Sterblichkeit 1,3 von 100, der Geburtenüberschuss 2,2 von 100. Der jährliche Zuwachs an Juden in der Welt beträgt 368.000 oder täglich 1.000. Hielte diese Vermehrung an, so wäre um 1950 mit einer jüdischen Weltbevölkerung von 30 Millionen zu rechnen. Die jüdische Vermehrung ist verhältnismäßig stärker als die aller anderen Völker, doppelt so stark wie die der europäischen Völker. Von 1881 bis 1914, also in 33 Jahren, hat sich die Zahl der Juden verdoppelt, andere Völker verdoppeln ihre Zahl durchschnittlich erst in 70 Jahren. Diese schnelle Vermehrung ergibt sich aus einer besonders hohen Geburtenziffer bei den Ostjuden und der durchschnittlich sehr geringen Sterblichkeit, der statistische Beweis ihrer durchweg günstigeren Lage gegenüber ihren Wirtsvölkern. Treach wendet sich gegen das jüdische Bestreben, die Zahl der Juden möglichst gering anzugeben. Diese Haltung von der Ghettozeit sei jetzt nicht mehr am Platze. Die Welt möge die jüdische Macht sehen und anerkennen. Er ist so ehrlich, die Zerstreuung der Juden, über die man der Welt so viel vorklagt, für einen Vorzug der Lage zu erklären. Sie habe es ihnen ermöglicht, sich gerade an den Mittelpunkten der Kultur, Hauptstädte, Handels- und Hafenstädte anzuhäufen. Groß-New York zähle 2 Millionen, Warschau 400.000, Wien, Chicago, Budapest, Philadelphia, London, Berlin, Odessa, Paris zwischen 250.000 und 100.000. Die jüdische Statistik ist im Ganzen fast eine rein städtische, unter großer Bevorzugung der Kulturzentren. Zählungen in den einzelnen Ländern nach Berufsarten werden immer schwieriger, da die Juden überall bestrebt sind, Zählungen nach der Konfession zu verhindern. Die Vereinigten Staaten haben eine Zählung nach der Abstammung eingeführt. Die Juden fehlen darin, sie entziehen sich einer solchen Zählung mit der Begründung, sich nur konfessionell von der übrigen Bevölkerung zu unterscheiden. Welches zweite Volk in der Welt wäre zu finden, das so zäh und erfolgreich bemüht wäre, seine genaue zahlenmäßige Erfassung zu vereiteln? Warum dieses Verstecken? Für Deutschland liegt als letzte brauchbare statistische Unterlage die Volkszählung von 1907 vor. Die darin vorgenommene Unterscheidung nach Konfession muss hingenommen werden, obwohl sie das rassische Moment verschleiert. Danach waren in Landwirtschaft, Gärtnerei, Forst- und Fischwirtschaft 17,5% Christen, 0,6% Juden. Industrie, Bergbau, Baugewerbe 30% Christen, 17% Juden. Handel und Verkehr einschließlich Gast- und Schankwirtschaft 8% Christen, 41,7% Juden. Häusliche Dienste, Lohnarbeit wechselnder Art, 0,5% Christen, 0,1% Juden. Von den in der Industrie Beschäftigten waren selbstständig auch Geschäftsleiter 16% Christen, 46% Juden. Nicht leitende Beamte und Aufsichtspersonal 6,7% Christen, 22,5% Juden. Gehilfen und Arbeiter 77% Christen, 31,5% Juden. Christen waren also zu über 3/4 Arbeiter, Juden noch nicht 1/3. Im Handel waren selbstständig 39% Christen, 58,8% Juden, nicht leitende Beamte und Aufsichtspersonal 21% Christen, 16,7% Juden, Gehilfen und Arbeiter 39,9% Christen, 24,5% Juden, im Verkehrsgewerbe selbstständig 8,6% Christen, 40,3% Juden, nicht leitende Beamte und Aufsichtspersonal 16,6% Christen, 31,7% Juden, Gehilfen und Arbeiter 74,8% Christen, 28% Juden. Im Heere war der Anteil der Juden 1907 0,3%, der übrigen Bevölkerung 1%. Als niedere Beamte wurden gezählt 19,5% Christen, 2% Juden. Von Renten und Pensionen lebend 3,7% Christen, 6,5% Juden. Gesamtergebnis: die Juden, die Besitzenden und Herren, die Nichtjuden, die Besitzlosen und Arbeiter. 1914 waren von 3.140 Hochschullehrern 937 Juden. Verhältnismäßig durften es nur 31 sein, also 30 Mal zu viel. 1904 besuchten höhere Schulen in Berlin von 100 deutschen Kindern 25, von 100 jüdischen Kindern 80. Es besuchten von 100 Kindern die Volksschule 92,7 Deutsche, 41,9 Juden. Die Mittelschule 4,6 Deutsche, 25,2 Juden. Die Hochschule 3,3 Deutsche, 32,8 Juden. Die Juden bildeten die Oberschicht, die Deutschen das Gegenteil. Auf 1000 Deutsche kommt ein Arzt, auf 1000 Juden kommen 8 Ärzte. Rechtsanwälte stellen die Juden 43 Mal mehr, als ihnen anteilmäßig zukäme. Juden in der Literatur. Die Hebräer haben von jeher die Bedeutung der geistigen Beeinflussung erkannt. Ein Gebiet, dem die meisten gebildeten Deutschen noch völlig ahnungslos gegenüberstehen. Durch kluge Berechnung in der literarischen und künstlerischen Darstellungsweise lässt der Geist des Lesers und Beschauers sich beliebig leiten. Es lässt sich Zuneigung und Abneigung, Liebe und Hass gegen Dinge und Personen erwecken, Vorurteile und Massenleidenschaften lassen sich entfachen und lenken. Die Meinungen im Volke sind in den seltensten Fällen das Ergebnis selbstständigen Nachdenkens und eigener Erfahrung, als vielmehr das Widerspiel des täglich Gehörten und Gelesenen. Die gerühmte öffentliche Meinung ist eine Gewohnheitssache und Mache, das Echo künstlich genährter Vorstellungen. Darum darf man behaupten, wer die öffentliche Presse, die Literatur und die Theater beherrscht, der ist der eigentliche Regent im Lande. In der Verkennung dieser Tatsache ist der beschämende Bankrott der alten Regierungen begründet. Juda hat seit Jahrzehnten planmäßig die Beeinflussung des Massengeistes in die Hand genommen und sich zu diesem Zwecke der wesentlichen Teile der Publikationsmittel bemächtigt. Es hat eine unheimliche Flut tendenziöser Literatur ins Volk geworfen, die Theater und Kinos wie auch das Vortrags- und Versammlungswesen monopolisiert und sich auf solche Weise zum Diktator der öffentlichen Meinung aufgeschwungen. Verständnislos hat die Masse der deutschen Gebildeten diesem Vorgang zugesehen. Geschickt hat Juda überall seine Anschauungen einzuschmuggeln gewusst. Alle Dinge wurden in einem Lichte gezeigt, wie es den Juden genehm war. Was den jüdischen Interessen diente, wurde hochgelobt, was ihnen unbequem war, verächtlich und lächerlich gemacht. Der deutsche Bildungsphilister, der die Absichtlichkeit solcher Stimmungsmache nicht durchschaute, fiel ihr ahnungslos zum Opfer. Alles, was den Juden förderlich war, wurde ihm als aufgeklärt und fortschrittlich hingestellt, alles den Juden hinderliche als veraltet und reaktionär. So wurden alle alten Autoritäten unterhöhlt, Regierung, Beamtentum, Heer, Kirche als volksfeindliche Mächte dem Spott preisgegeben und alle jüdischen Zersetzungskräfte über den grünen Klee gelobt.